Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Es ist ein milder Septemberabend des Jahres 1772. Die Fenster des Salons sind leicht geöffnet. Stimmengewirr und das Klappern kleiner Mokka-Tässchen dringt aus dem mit Kerzen hell erleuchteten Zimmer. Eine kleine Gesellschaft ist darin versammelt. Auf einem der zierlichen Louis-XV-Stühle hat eine schöne Dame mittleren Alters Platz genommen, die Hausherrin. Sie ist der Grund, weshalb man gerne in dem herrschaftlichen Anwesen in Ehrenbreitstein zusammenkommt. Wieland ebenso wie der 23-jährige Goethe oder die Brüder Jacobi. Mit ihrer angenehmen Stimme und ihren ruhigen Gesten scheint diese sanfte Dame die Gesellschaft gleichsam wie an einem seidenen Band zu führen. Sie war die wunderbarste Frau, und ich wüsste ihr keine andere zu vergleichen. So wird sich Goethe Jahrzehnte später in seiner Autobiografie »Dichtung und Wahrheit« an die Gastgeberin erinnern, an Sophie von La Roche, Deutschlands erste Bestsellerautorin. Schlank und zart gebaut, eher groß als klein, hatte sie bis in ihre höheren Jahre eine gewisse Eleganz der Gestalt sowohl als des Betragens zu erhalten gewusst, die zwischen dem Benehmen einer Edeldame und einer würdigen bürgerlichen Frau gar anmutig schwebte. Als bürgerliche Sophie Gutermann erblickt die spätere Schriftstellerin Sophie von La Roche am 6. Dezember 1730 in Kaufbeuren das Licht der Welt. Sie ist das älteste Kind des angesehenen Arztes Georg Friedrich Gutermann. Gutermann gehört dem neuen Typus des Bildungsbürgers an, der stolz ist darauf, dass er sein Ansehen und Vermögen nicht wie ein Adliger ererbt, sondern durch akademisches Wissen erworben hat. Sophie wird gegen Ende ihres Lebens beschreiben, wie ihr Vater sie mit gerade einmal 2 Jahren zum ersten Mal auf den Arm nahm und in sein Bibliothekszimmer trug. Wo er mich mit den schönen Verzierungen der Einbände und Titelblätter zu belustigen suchte. Der Wissensdurst der kleinen Sophie ist geweckt. Schon mit 3 Jahren kann sie lesen. Georg Friedrich Gutermann fördert die geistigen Interessen seiner klugen Tochter. Aber eine Gelehrtenmamsell, die jeden Ehemann verschrecken würde, soll nicht aus ihr werden. Der Vater macht Sophie stattdessen mit den Prinzipien des Pietismus vertraut, einer Reformbewegung des Protestantismus, deren Frömmigkeit auf die Erkundung der eigenen Seele ausgerichtet ist. Sophies pietistische Erziehung macht sie sensibel für die Psychologie des Menschen und wird ihr als Schriftstellerin noch zugutekommen. Doch zunächst muss sie mit schweren Schicksalsschlägen fertig werden. Ihr Vater stellt sich gegen Sophies Verlobung mit einem Katholiken. Aber der Verlust ihrer ersten großen Liebe ist nicht ihr einziger Kummer. Die Mutter stirbt. Der Vater schickt Sophie und ihre Geschwister zeitweise zu Verwandten nach Biberach. Dort erhält die von Trauer niedergedrückte Sophie einen Brief, der ihr Leben verändern soll. Er stammt von einem heimlichen Verehrer, Sophies 2 Jahre jüngerem Vetter, dem 17-jährigen zukünftigen Dichter Christoph Martin Wieland. Mademoiselle, Ihr großzügiges und wahrhaft großes Herz lässt mich hoffen, dass Sie mir die Kühnheit verzeihen werden, Ihnen zu schreiben. Ein Hin und Her romantischer Briefe beginnt. Sophie hat ihre Trauer überwunden und sie verlobt sich zum 2. Mal. Der Vetter Wieland mit dem dünnen Gesicht und der großen länglichen Nase beherrscht etwas, das Sophie bis in ihre innerste Seele berührt, die Kunst zu dichten. Oh, wie strahlt aus deinen schönen Blicken, wo mit weisem Ernst sich Anmut paart, eine Seele von seraphscher Art, fähig mehr als weise zu entzücken. Wieland verfasst nicht nur Gedichte auf Sophie, er ermutigt sie, selbst kreativ zu sein. Sie beginnt zu schreiben. Auf Französisch, der Sprache der vornehmen Welt, die sie fließend beherrscht. Aber Wieland ist dagegen. Sie machen mir unendlich viel Vergnügen, wenn Sie sich in der Dichtkunst immer mehr üben, wie auch in der deutschen Sprache, welche viel schöner als die französische ist. Das Latein der Gelehrten war immer noch Standard. Und Französisch war so die Sprache der verfeinerten Sitten. Dr. Anja Gehrig, Germanistin an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Da konnte das Deutsche mit seinem Ruf als Volkssprache noch nicht mithalten, aber daran haben dann eben so Autoren wie Wieland auch was geändert. Gefühle durch Worte erfahrbar machen. Wielands Meinung nach ist das nur in der eigenen Muttersprache möglich. Es ist die Literaturepoche der Empfindsamkeit, Liebe, Mitleid und vor allem das innige Gefühl der Freundschaft. All diese Emotionen will der empfindsame Bürger durch den Prozess des Schreibens in sich selbst erkunden. Denn seine tugendhafte und empfindungsreiche Persönlichkeit ist alles, was der Bürger der Übermacht des Adels entgegensetzen kann. Wieland geht in der Welt der Literatur voll und ganz auf. Die Heirat mit seiner mittlerweile 23-jährigen Verlobten zögert er dagegen immer mehr hinaus. Sophie unternimmt einen schweren Schritt. Sie löst die zweite Verlobung ihres Lebens. Dennoch werden sich Wieland und Sophie ein Leben lang freundschaftlich eng verbunden bleiben. Für Wieland war Sophie die Inspiration auf seinem Weg zur Literatur. 50 Jahre nach der Trennung schreibt er an seine einstige Verlobte: Nichts ist wohl gewisser, als dass ich, wofern uns das Schicksal nicht im Jahre 1750 zusammengebracht hätte, kein Dichter geworden wäre. Ohne Wielands Ermutigung wäre wohl auch nie aus dem Bürgermädchen Sophie Gutermann die Romanschriftstellerin Sophie von La Roche geworden. Und auch die Gefühlswelt der Empfindsamkeit wird ihr gesamtes Leben prägen. Goethe erinnert sich, wie man an den langen Abenden im Salon der Literatin Sophie von La Roche das empfindsame Vergnügen des gegenseitigen Briefevorlesens pflegt. Aus reich verzierten Schatullen kommen Schätze inniger Freundschaft zutage. Briefe, deren gefühlvollen Inhalt man sich im Schein der Kerzen gegenseitig vorliest, bis die ein oder andere Träne über die gepuderte Wange rollt. Nur einen gibt es bei diesen abendlichen Runden, der sich lieber abseits hält von zu viel rührseligem Gefühl. Georg Michael Frank von La Roche, Sophies Ehemann. Meistens entzog sich dieser wackere Mann der Gesellschaft, wenn die Schatullen eröffnet wurden. Hörte er auch wohl einige Briefe mit an, so konnte man eine schalkhafte Bemerkung erwarten. Es ist nicht Liebe, die Sophie dazu bewegt, den Antrag des Sekretärs La Roche anzunehmen. Doch sie hat nun zwei unglückliche Liebesverhältnisse durchlitten. Georg Michael Frank La Roche, das von in seinem Namen wird erst später dazukommen, ist der Ziehsohn, Vertrauter und Sekretär des Grafen Stadion. Eine glänzende Partie. In der gräflichen Kutsche fährt die bürgerlich geborene Sophie an der Seite ihres Mannes einer neuen Zukunft entgegen, der galanten Welt des Adels und der Politik. Sie ist nun Teil des Gefolges von Anton Heinrich Friedrich Graf Stadion, eines Verfechters der Aufklärung. Das Schloss Warthausen und der Hof in Mainz werden von nun an Sophies Heimat sein. Die bürgerliche Sophie muss sich an das Leben in der Welt des Adels gewöhnen. Von ihrem Vater hat sie Demut und Gottvertrauen gelernt. Der Ton, mit dem der aufgeklärte Graf und ihr Mann über Religion zu spotten pflegen, verletzt sie. Sophie wird Zeit ihres Lebens die Tochter ihres Vaters bleiben, hin und her gerissen zwischen den fortschrittlichen Gedanken der Aufklärung und religiöser Frömmigkeit. Dennoch bewundert sie das soziale Engagement des aufgeklärten Grafen. Und die Zeit, die sie in seinen Diensten verlebt, ist wohl eine der glücklichsten ihres Lebens. Der Name Stadion ist mir heilig wie der des Schutzgeists meiner ersten Jahre. Nie werde ich ihn ohne Ehrfurcht und ohne Segen aussprechen. Am 28. Oktober 1768 stirbt Graf Stadion. La Roche muss sich nach einer neuen Karrieremöglichkeit umsehen und geht auf Reisen. Die Kinder hat man, wie zu jener Zeit in hohen Kreisen üblich, zur Erziehung aus dem Haus gegeben. Sophie leidet unter ihrer Einsamkeit. Doch es ist genau diese Einsamkeit, die ihre Kreativität zum Ausbruch bringt. Durch ihren Mann, einen Verehrer der englischen Kultur, ist sie mit den englischen Briefromanen ihrer Zeit vertraut geworden. Nun beginnt sie selbst einen Briefroman zu schreiben. Den ersten Frauenroman Deutschlands. Fräulein von Sternheim an Emilien. Ich bin nun 4 Tage hier, meine Freundin, und in Wahrheit, nach allen meinen Empfindungen, in einer ganz neuen Welt. Die Hauptfigur, die junge Sophie von Sternheim, findet sich nach dem Tod ihrer Eltern in der Obhut von Onkel und Tante wieder, einem Grafenpaar. Die Verwandten wollen das stille Mädchen vom Lande an ein Leben am fürstlichen Hofe gewöhnen und ihre Schönheit zu ihren Zwecken missbrauchen. Was mir noch beschwerlicher fiel, war, dass meine Tante den Hoffriseur rufen ließ, meinen Kopf nach der Mode zuzurichten. Sie hatte die Gütigkeit selbst, mit in mein Zimmer zu kommen, wo sie meine Haare losband und ihm sagte, »Monsieur Le Beau, dieser Kopf kann Ihrer Kunst Ehre machen.« Wenn es nach dem Plan von Tante und Onkel geht, soll Sophie von Sternheim die Mätresse des Fürsten werden. Doch das Mädchen wehrt sich. Der dekadenten Welt der Hofschranzen, dem Hang zu Verschwendung und Mätressenwirtschaft, setzt das Fräulein von Sternheim seine Aufrichtigkeit, Sparsamkeit und pietistische Frömmigkeit entgegen und sein empfindsames Gemüt, das sie mitleiden lässt mit den Armen der Gesellschaft. Das Fräulein von Sternheim ist zwar eine Landadlige, aber im Grunde das Sinnbild bürgerlicher Empfindsamkeit und Tugend. Es ist kein Zufall, dass die Autorin ihrer Romanheldin den eigenen Vornamen gibt. Sophie von Sternheim ist das Alter Ego von Sophie von La Roche. In ihrem Briefroman verarbeitet sie eigene Eindrücke und Erfahrungen. Die Schwierigkeit, als Frau nicht über das eigene Schicksal entscheiden zu dürfen. Und die Verwirrung, sich als Mensch mit bürgerlichen Grundsätzen in der Welt des Adels zurechtzufinden. Auch Graf Stadion, als Vorbild eines gerechten Adligen, setzt sie in dem Roman ein Denkmal. Genauso wie ihre eigenen Liebe zum geschriebenen Wort. Tante und Onkel wollen Sophie von Sternheim von ihren Büchern fernhalten. Ein gelehrtes Frauenzimmer eignet sich wohl kaum als Mätresse des Fürsten. Vor der Tafel ging ich in mein Zimmer. Da fand ich mein Büchergestelle leer. »Was ist dies, Rosine?« »Der Graf«, sagte sie, »wäre gekommen und hätte alles wegnehmen lassen. Es wäre ein Spaß von der Gräfin«, hätte er gesagt. »Ein unartiger Spaß, der sie nichts nützen wird. Denn ich will desto mehr schreiben.« Sophie von La Roche hat von klein auf erfahren müssen, dass der Umgang mit dem geschriebenen Wort Frauen ihrer Epoche nur bis zu einem gewissen Maße gewährt wird. Ihre Sophie von Sternheim ist jedoch, wie die Literaturwissenschaftlerin Annette Keck es ausdrückt, ein Buchstabenfräulein. Die Germanistin Dr. Anja Gehrig erklärt, weil sie wirklich ihre Identität und ihr Verhältnis zu anderen über das Lesen und Schreiben gewinnt. Und trotzdem ist sie nicht nur eine Papiergestalt, also Buchstabenfräulein als künstliche Figur, mit der man sich nicht identifizieren kann, sondern in dem Roman wird auch eine Authentizität erzeugt. Sophie von Sternheim stellt ihr eigenes Tun, Denken und Fühlen immer wieder in Frage. Sie hadert und sie handelt. Sie wendet alle ihre Energien auf, um dem Druck des höfischen Lebens zu widerstehen. Und sie gibt sich nie geschlagen, selbst dann nicht, als sie von dem Bösewicht Lord Derby verführt wird und ihre gesellschaftliche Stellung verliert. Statt über ihr Los zu jammern, wird Sophie von Sternheim aktiv. Sie nimmt sich selbstlos der Erziehung armer Bürgermädchen an, die sie zu sanften, frommen und doch klugen und tatkräftigen Frauenzimmern formen will. Junge Mädchen nach ihren Idealen erziehen. Das ist auch der innerste Wunsch der Schriftstellerin Sophie von La Roche. Ihre eigenen Töchter wurden ihr schon früh entzogen. Mit dem Buchstabenfräulein Sophie von Sternheim will sie einen Leitfaden für die weibliche Bildung schaffen. Das Wichtigste für den Roman ist, die Frau entwirft ein Bild der Frau, also eine weibliche Selbstdarstellung. Und sonst war es halt immer so, dass weibliche Figuren von männlichen Autoren dargestellt wurden. Sophie von La Roche zögert daher auch, ob sie das Buch tatsächlich der Öffentlichkeit präsentieren soll. Eine weibliche Romanautorin, das schickt sich nicht. Doch ihr alter Freund Wieland überredet sie. 1771 erscheint der Roman »Die Geschichte des Fräuleins von Sternheim«, anonym. Wieland ist der Herausgeber. Die Leser sind begeistert. Noch im ersten Jahr werden 3 Auflagen gedruckt. Sophie von La Roche hat dem gerade in Mode gekommenen Genre des Briefromans eine ganz neue Dimension gegeben. Das Schicksal des Fräuleins von Sternheim wird nicht nur aus ihrer eigenen Sicht, sondern auch mittels der Briefe verschiedener Personen erzählt. Also einmal liegt die literarische Qualität in der Tatsache, dass die Autorin Sophie von La Roche die Erzählformen weiterentwickelt hat, indem sie eben einen multiperspektivischen Briefroman geschaffen hat und das auch ein Vorbild sein konnte dann für den modernen Roman. Sophie von La Roches psychologische Figurenzeichnung revolutioniert die deutsche Literatur und inspiriert den jungen Goethe. Wenige Jahre später wird er, angeregt durch die Geschichte des Fräuleins von Sternheim, seinen eigenen empfindsamen Briefroman schreiben, Die Leiden des jungen Werther. Über Sophie von La Roches Buch sagt Goethe, »Man wird nun hoffentlich bald aufhören, von diesem Buch zu reden und fortfahren, es zu lesen und zu lieben.« Geredet wird nicht nur über das Buch, sondern auch über seine Autorin. Lange kann Sophie ihre Anonymität nicht wahren. Mit 40 Jahren entwickelt sie sich zum Star der deutschen Literaturwelt. Und ihr Roman wird in zahlreiche Fremdsprachen übersetzt. Georg Michael Frank La Roche toleriert die Karriere seiner Frau. Er selbst hat es zum Minister und Kanzler des Kurfürsten Clemens Wenceslaus von Trier gebracht und erhält das Adelsprädikat. Die Familie heißt nun von La Roche und bezieht ein repräsentatives Anwesen in Ehrenbreitstein bei Koblenz. Trotz des gesellschaftlichen Aufstiegs, für Sophie von La Roche ist es ein schwieriger Balanceakt, als Frau schriftstellerisch aktiv zu sein, ohne zum Opfer von Anfeindungen zu werden. Zeit ihres Lebens wahrt sie nach außen hin das Bild der tugendhaften, bürgerlichen Frau, bescheiden und empfindsam, so wie auch Goethe sie in seiner Erinnerung beschreibt. Ein nettes Flügelhäubchen stand dem kleinen Kopfe und dem feinen Gesichte gar wohl, und die braune oder graue Kleidung gab ihrer Gegenwart Ruhe und Würde. Sie war mild gegen alles und konnte alles dulden, ohne zu leiden. Auch Sophies Fräulein von Sternheim ist keine laute Kämpferin für die weibliche Emanzipation. Doch das Happy End des Romans verdankt die Hauptfigur keinem männlichen Retter, sondern einzig sich selbst. Ihre Tatkraft und ihr empfindsames Gemüt, das es ihr ermöglicht, sich in die Gefühle anderer hineinzuversetzen und Freude und Schönheit auch in den kleinsten Dingen wahrzunehmen, machen Sophie von Sternheim stark für das Leben. Einem empfindsamen Herzen gibt auch das leere Feld ein Bild des Vergnügens. Sophie von La Roche gilt bald als Erzieherin von Deutschlands Töchtern und gibt sogar ihre eigene Zeitschrift heraus, die sie nach Pomona, der antiken römischen Göttin der Baumfrüchte, benennt. Die Pomona für Deutschlands Töchter ist die erste deutsche Frauenzeitschrift, die auch von einer Frau herausgegeben wird. Prominenteste Abonnentin? Zarin Katharina die Große von Russland. Die Pomona ist eine unterhaltsame Mischung aus Haushaltsratgeber und Kunst- und Wissenschaftsjournal. Doch Sophie will aus ihrer Leserin ausdrücklich keine Gelehrte machen. Sie soll von allen Wissenschaften nur so viel Kenntnis erlangen, als sie von den Blumen hat. Aber so deutlich, wie der Unterschied von Rose und Lilie in ihr ist. Sophies eigener Wissensdurst ist größer. Gegen den Wunsch ihres Mannes geht sie auf Reisen. Die Schweiz, Holland, Frankreich und England sind ihre Ziele. Sophie interessiert sich nicht nur für die ausländischen Salons. Sie nimmt an einer Expedition teil, die für eine Frau fast schon skandalös ist. In einem Tragekorb lässt sich die mittlerweile über 50-jährige Schriftstellerin auf einen Gletscher des Mont Blanc tragen. Regen und Sturm zum Trotz. Die Schönheit der wilden Natur überwältigt sie. Was war der Regen für eine kleine Beschwerde gegen die Gefühle dieses Anblicks? 1788 erkrankt Georg Michael Frank von La Roche schwer. Schon lange ist er nicht mehr die starke Stütze der Familie gewesen. Nachdem er beim Kurfürsten in Ungnade fiel, war es seine Frau, die mit ihrem Schreiben die Familie über Wasser hielt. Sophie pflegt ihren Mann hingebungsvoll bis zum Ende. Ihre letzten Jahre verlebt Sophie von La Roche in einem bescheidenen Haus in Offenbach. Sie nennt es ihre Grillenhütte. Bis zu ihrem Tod im Jahr 1807 wird Sophie schriftstellerisch aktiv bleiben, allein um finanziell über die Runden zu kommen. Doch ihre Zeit ist längst vorbei. Das Blutvergießen der Französischen Revolution, die Gräuel der Kriege zwischen Frankreich und den alliierten Truppen. Es ist eine Welt, in der Sophies Empfindsamkeit und ihre Vorstellungen von Erziehung kaum mehr Platz haben. Die Zukunft liegt in ihren Enkeln. Die Dichter Clemens Brentano und Bettine von Arnim sind die Kinder von Sophies Tochter Maximiliane aus ihrer Ehe mit Peter Anton Brentano. Das junge, ungestüme Mädchen Bettine erkennt wohl nicht, dass ihre Großmutter Sophie, die man für ihre altmodisch empfindsame Art belächelt, eine Wegbereiterin war für Deutschlands Schriftstellerinnen. Doch die einstige Erzieherin von Deutschlands Töchtern strahlt eine Ruhe und Zufriedenheit aus, die in der Enkelin Bettine von Arnim einen tiefen Eindruck hinterlassen. Es gibt doch keine edlere Frau wie die Großmutter. Wenn sie manchmal sinnend mitten im Garten steht und späht nach allen Seiten und geht dann plötzlich hin, um einem Zweig mehr Freiheit zu geben, um eine Ranke zu stützen und dann so befriedigt in der Dämmerung den Garten verlässt, als habe sie mit der Überzeugung alles gesegnet, dass es fruchten werde. Sophie von La Roche, Bestsellerautorin des Rokoko, von Isabella Acucci. Es sprachen Brigitte Hobmeier, Gerd Heidenreich und Wolfgang Pregler. Technik Ruth Ostermann, Regie Irene Schuck. Eine Sendung von Radio Wissen.